kann ich kaum durchkommen. Dies alles, Shente, sind nichts als die Zweifel eines guten Menschen. Leb wohl, Shente. Grüß mir auch den Wasserträger recht herzlich. Er war uns ein guter Freund. Ich fürchte, es ist ihm schlecht bekommen. Lass es dir gut gehen. Vor allem sei gut, Shente. Leb wohl. Aber ich bin meiner nicht sicher, Erleuchtete. Wie soll ich gut sein, wo alles so teuer ist? Da können wir leider nichts tun. In das Wirtschaftliche können wir uns nicht mischen. Halt, wartet einen Augenblick. Wenn sie etwas mehr hätte, könnte sie es vielleicht eher schaffen. Wir können ihr nichts geben. Das könnten wir oben nicht verantworten. Warum nicht? Aber das ist doch ganz ausgeschlossen. Ja, doch gesehen, wir hören, du hast deine Miete nicht zusammen. Wir sind keine armen Leute und bezahlen natürlich unser Nachtlager hier. Sprich aber zu niemand darüber, dass wir bezahlten. Es könnte missdeutet werden. Sehr. Nein, das ist erlaubt. Wir können ruhig unser Nachtlager bezahlen. In dem Beschluss stand kein Wort dagegen. Also, auf Wiedersehen. 3 Tage ist es her, seit die Götter weggegangen sind. Sie sagten, sie wollten mir ihr Nachtlager bezahlen. Und als ich sah, was sie mir gegeben hatten, sah ich, dass es über 1.000 Silberdollar waren. Ich habe mir mit dem Geld einen Tabakladen gekauft. Gestern bin ich hier eingezogen und ich hoffe, jetzt viel Gutes tun zu können. Da ist zum Beispiel die Frau Shin, die frühere Besitzerin des Ladens. Schon gestern kam sie und bat mich um Reis für ihre Kinder. Auch heute sehe ich sie wieder über den Platz kommen mit ihrem Topf. Guten Tag, Fräulein Shin. Wie gefällt es Ihnen in Ihrem neuen Heim? Gut. Wir haben Ihre Kinder die Nacht zugebracht. Ach, in einem fremden Haus, wenn man diese Baracke ein Haus nennen darf. Die Kleinste hustet schon. Das ist schlimm. Ach, Sie wissen ja gar nicht, was schlimm ist. Ihnen geht es gut. Aber Sie werden noch allerhand Erfahrungen machen hier in dieser Bude. Dies ist ein Elendsviertel. Mittags kommen doch, wie Sie mir sagten, die Arbeiter aus der Zementfabrik. Aber sonst kauft kein Mensch, nicht einmal die Nachbarschaft. Davon sagten Sie mir nichts, als Sie mir den Laden verkauften. Machen Sie mir nur nicht jetzt auch noch Vorwürfe. Zuerst rauben Sie mir und meinen Kindern das Heim und dann heißt es eine Bude und Elendsviertel. Das ist der Gipfel. Ich hole Ihnen gleich den Reis. Ich wollte Sie auch bitten, mir etwas Geld zu leihen. Das kann ich nicht. Ich habe doch noch nichts verkauft. Ich brauche es aber. Von was soll ich leben? Sie haben mir alles weggenommen und jetzt drehen Sie mir die Gurgel zu. Ich werde Ihnen meine Kinder vor die Schwelle setzen, Sie Halsabschneiderin. Seien Sie nicht so zornig, Sie schütten noch den Reis aus. Ach, meine liebe Shinti, wir haben gehört, dass es dir jetzt so gut geht. Du bist ja eine Geschäftsfrau geworden. Denk dir, wir sind eben ohne Bleibe. Unser Tabakladen ist eingegangen. Ja. Wir haben uns gefragt, ob wir nicht bei dir für eine Nacht unterkommen können. Mhm. Du kennst meinen Neffen? Hübscher Laden. Er ist mitgekommen, er trennt sich nie von uns. Was sind denn das für welche? Sie sind arm. Ich will euch gern Obdach geben. Allerdings habe ich nur ein kleines Kämmerchen hinter dem Laden. Das genügt uns, mach dir keine Sorge. Wir lassen uns am besten hier hinten nieder, damit wir dir nicht im Weg sind. Wir werden dir einige Winke geben können. Das ist auch der Grund, warum wir zu dir kommen. Hoffentlich kommen auch Kunden. Das geht wohl auf uns. Psst, da ist schon ein Kunde. Guten Tag. Entschuldigen Sie, ich bin arbeitslos. Womit kann ich Ihnen dienen? Ich höre Sie eröffnen morgen. Da dachte ich, beim Auspacken wird manchmal etwas beschädigt. Haben Sie eine Zigarette übrig? Das ist stark, Tabak zu betteln, wenn es noch Brot gewesen wäre. Brot ist teuer. Ein paar Züge aus einer Zigarette und ich bin ein neuer Mensch. Ich bin so kaputt. Das ist wichtig, ein neuer Mensch zu sein. Ich will meinen Laden mit Ihnen eröffnen. Sie werden mir Glück bringen. War das richtig, liebe Shente? Wenn Sie den Laden so eröffnen, werden Sie ihn keine 3 Tage haben. Ich wette, er hatte noch Geld in der Tasche. Er sagte doch, dass er nichts hat. Woher wissen Sie, dass er Sie nicht angelogen hat? Sie kann nicht Nein sagen. Du bist zu gut, Shente. Wenn du deinen Laden behalten willst, musst du die eine oder andere Bitte abschlagen können. Sag doch, er gehört dir nicht. Sag, er gehört einem Verwandten, der von dir genaue Abrechnung verlangt. Kannst du das nicht? Das könnte man, wenn man sich nicht immer als Wohltäterin aufspielen müsste. Ich sehe morgen wieder her. Halt, Fraschin! Sie brauche ich gerade. Kommt ihr regelmäßig? Hat sie denn einen Anspruch auf dich? Sie hat keinen Anspruch, aber sie hat Hunger. Das ist mehr. Sie sind die neue Ladeninhaberin? Ja. Ach, Sie packen schon die Stellagen voll. Aber die gehören Ihnen nicht, Sie. Außer Sie bezahlen sie. Ich bin nämlich der Schreiner. Aber ich dachte, das gehört zur Einrichtung, die ich bezahlt habe. Betrug! Alles Betrug! Sie stecken natürlich mit dieser Schiene unter einer Decke. Ich verlange meine 100 Silberdollar, so wahr ich Lintou heiße. Wie soll ich das bezahlen? Ich habe kein Geld mehr. Dann lasse ich Sie einsteigern, sofort. Sie bezahlen sofort oder ich lasse Sie einsteigern. Vetter. Kann es nicht im nächsten Monat sein? Nein. Seien Sie nicht hart, Herr Lintou. Ich kann nicht allen Forderungen sofort nachkommen. Nur ein Weilchen gedulden Sie sich, Herr Lintou. Und wer geduldet sich mit mir und mit meiner Familie? Sie bezahlen und ich nehme die Stellage mit. Meine liebe Shinte, warum übergibst du nicht deinem Vetter die Angelegenheit? Schreiben Sie Ihre Forderung auf und Fräulein Shintes Vetter wird bezahlt. Ja, solche Vettern kennt man. Lach nicht so dumm, ich kenne ihn persönlich. Ein Mann wie ein Messer. Schön, er soll seine Rechnung haben. Ach, hier seid ihr. Ihr seid ja das ist mein Bruder Wung und die Schwägerin. Schimpft nicht und setzt euch ruhig in die Ecke, damit ihr Fräulein Shinte unsere alte Freundin nicht stört. Ich glaube, wir müssen die beiden aufnehmen, da die Schwägerin im 5. Monat ist. Oder bist du nicht der Ansicht? Seid willkommen. Fräulein Shinte, ich bin die Hausbesitzerin Frau Mizu. Guten Tag. Ich hoffe, wir werden gut miteinander auskommen. Das ist ein Mietskontrakt. Einige Referenzen werden Sie mir wohl beibringen können. Ist das nötig? Aber ich weiß doch gar nicht, wer Sie sind. Vetter, Vetter. Sie müssen doch jemand haben, der mir dafür Gewähr bietet, was ich ins Haus bekomme. Das ist ein respektables Haus, meine Liebe. Ohne das kann ich mit Ihnen überhaupt keinen Kontrakt abschließen. Er wohnt nicht hier, sondern in einer anderen Stadt. Sagtest du nicht in Schung? Herr Schuita in Schung. Aber den kenne ich ja, ein großer Dürrer. Ja. Ja. Nun, es wird mich auch freuen, ihn kennenzulernen. Guten Abend, Fräulein. Guten Abend. Jetzt kommt alles auf. Du kannst sicher sein, morgen früh weiß die Bescheid über dich. Das wird ja nicht lange dauern. Oh. Ah, guten Tag, Großvater. Ja. Oh, der gute Alte. Er hat sich wohl gesorgt um uns. Und der Junge ist ja nicht groß geworden. Er frisst wie ein Scheunendrescher. Ja. Wen habt ihr denn noch mitgebracht? Ja, nur noch die Nichte. Eine junge Verwandte vom Land. Hoffentlich sind wir dir nicht zu viele. Guten Tag. Je schlechter es ging, desto mehr wurden wir. Und je mehr wir wurden, desto schlechter ging es. Die Hauptsache ist, dass wir dich nicht im Geschäft stören. Ja. Zündet die Lampe dort an und macht es euch gemütlich. Nur nicht der Vetter heute nach der Rheinplatz, der gestrenge Herr Schuita. Ja, auf eine Zigarette wird es wohl nicht ankommen. Ja, sicher nicht. Der Vetter bezahlt es. Guten Tag. Könnt ihr nicht euch etwas singen, damit die Gastgeberin etwas Unterhaltung hat? Der Großvater fängt an. Einstmals, vor das Alter meine Haare bleichte, hofft mit Klugheit ich mich durchzuschlagen. Heute weiß ich keine Klugheit reichte. Je zu füllen eines armen Mannes Magen. Darum sag ich, lass es, sieh den grauen Rauch, der in immer kältere Kälten geht. So gehst du auch. Woher hast du den Wein? Er hat den Sack mit Tabak versetzt. Was? Dieser Tabak war das Einzige, das uns noch blieb. Nicht einmal für ein Nachtlager haben wir ihn angegriffen. Du Schwein! Nennst du mich ein Schwein, weil es meine Frau friert, hä? Und hast selber getrunken? Ha? Gib sofort den Krug her. Warte, gib den warte. Krug. Wo schon den Laden? Zerstört nicht alles. Er ist ein Geschenk der Götter. Nehmt euch, was da ist, aber zerstört es nicht.

Kapital... Mit Entsetzen sehe ich, wie viel Glück nötig ist, damit man nicht unter die Räder kommt. Wie viele Einfälle, wie viele Freunde. Ein Heirat in aufblühendes Tabakgeschäft. Trotz aller Entschlossenheit war ich zum Beispiel am Ende meines Witzes, was die Ladenmiete betraf. Und jetzt kamen Sie und halfen mir mit einem guten Rat. Ich sehe tatsächlich einen Ausweg. Guten Abend, junger Herr. Kommst du mit, Süßer? Möglich, meine Damen. Wenn ihr mir was zum Essen kauft. Du bist wohl übergeschnappt. Gehen wir weiter. Wir verlieren nur unsere Zeit mit ihm. Das ist ja der stellungslose Flieger. Aber es wird niemand mehr im Park sein. Es regnet gleich. Vielleicht doch. Es wird ein Platzregen. Schau, da kommt das Untier. Dich und die Deinen hat sie ins Unglück gebracht. Nicht sie. Ihr Vetter war es. Sie hatte uns ja aufgenommen. Und später hat sie uns angeboten, die Kuchen zu zahlen. Gegen sie habe ich nichts. Aber ich? Ach, das ist ja unsere feine Schwester mit dem Goldhafen. Sie hat einen Laden. Aber sie will uns noch immer die Freier wegfischen. Friss mich doch nicht gleich auf. Ich gehe ins Teehaus am Teich. Ist es wahr, dass du einen Witwer mit drei Kindern heiraten wirst? Ja, ich treffe ihn dort. Schert euch doch endlich weiter, ihr Schnepp. Kann man nicht einmal hier seine Ruhe haben? Warum beschimpfen Sie sie? Oh. Was glotzt du? Wozu ist der Strick? Geh weiter, Schwester, geh weiter. Ich habe kein Geld. Nichts. Nicht eine Kupfermünze. Und wenn ich eine hätte, würde ich nicht dich, sondern einen Becher Wasser kaufen. Vorher. Wozu ist der Strick? Das dürfen Sie nicht. Was geht dich das an? Scher dich weg. Es regnet. Versuch nicht, dich unter diesen Baum zu stellen. Nein. Schwester, lass ab, es hilft dir nichts. Mit mir ist kein Geschäft zu machen. Du bist mir auch zu hässlich. Krumme Beine. Das ist nicht wahr. Zeig sie nicht. Also komm schon zum Teufel unter den Baum, wenn es regnet. Warum wollen Sie das tun? Weißt du, was ein Flieger ist? Ja, in einem Teehaus habe ich Flieger gesehen. Nein, du hast keine gesehen. Sag so einem, lass deine Kiste aus 2000 Fuß Höhe durch die Wolken hinunter abfallen und dann fangen sie auf mit einem Hebeldruck, dann sagt er, das steht nicht im Kontrakt. Ich aber bin ein Flieger. Und doch bin ich der größte Dummkopf. Denn ich habe alle Bücher über die Fliegerei gelesen auf der Schule in Peking. Aber eine Seite eines Buches habe ich nicht gelesen. Und auf dieser Seite stand, dass keine Flieger mehr gebraucht werden. Und so bin ich ein Flieger ohne Flugzeug geworden. Ein Postflieger ohne Post. Aber was das bedeutet, das kannst du nicht verstehen. Ich glaube, ich verstehe es doch. Nein, ich sage dir, du kannst es nicht verstehen, also kannst du es nicht verstehen. Als Kinder hatten wir einen Kranich mit einem lahmen Flügel. Er war freundlich zu uns und trug uns keinen Spaß nach und stolzierte hinter uns dreien, schreiend, dass wir nicht zu schnell für ihn liefen. Aber im Herbst und im Frühjahr, wenn die großen Schwärme über das Dorf zogen, wurde er sehr unruhig und ich verstand ihn gut. Heul nicht. Nein. Es schadet dem Teint. Ich höre ja schon auf. Ach, du kannst ja nicht einmal richtig das Gesicht abwischen. Komm, nimm mein Sacktuch. Warum willst du mich eigentlich vom Ast schneiden, Schwester? Hm? Ich bin erschrocken. Sicher wollten Sie es nur tun, weil der Abend zu trübe ist. In unserem Lande dürfte es trübe Abende nicht geben. Auch hohe Brücken über die Flüsse. Selbst die Stunde zwischen Nacht und Morgen und die ganze Winterzeit dazu, das ist gefährlich. Denn angesichts des Elends genügt ein weniges.

Und wenn er nicht gefällt, dann tauschen Sie ihn ruhig um. Sagen Sie, hat der Bräutigam ein wenig Kapital? Oh nein. Können Sie denn dann die Halbjahresmiete bezahlen? Die Halbjahresmiete? Das habe ich ganz vergessen. Ach, das dachte ich mir. Und nächsten Montag ist schon der erste. Ich möchte etwas mit Ihnen besprechen. Mein Mann und ich, wir haben uns etwas Geld zurückgelegt und wir können Ihnen die 200 Silberdollar leihen. Wenn Sie wollen, können Sie uns Ihre Vorräte an Tabak verpfänden. Aber Schriftliches ist zwischen uns natürlich nicht nötig. Wollen Sie wirklich einer so leichtsinnigen Person Geld leihen? Ja, offen gestanden, Ihrem Herrn Vetter, der bestimmt nicht leichtsinnig ist, würden wir es vielleicht nicht leihen. Aber Ihnen leihen wir es ruhig. Abgemacht, hier ist das Geld. Ich wünschte, die Götter hätten Ihrer Frau eben zugehört, Herr Deng. Sie suchen gute Menschen, die glücklich sind. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das ist die Miete für ein halbes Jahr. Ist das nicht wie ein Wunder? Und was sagst du zu meinem neuen Schal, Wann? Hast du den für ihn gekauft, den ich im Stadtpark gesehen habe? Vielleicht sehen Sie sich lieber seine kaputte Hand an, als ihm Ihre zweifelhaften Abenteuer zu erzählen. Was ist mit deiner Hand? Der Barbier hat sie vor unseren Augen mit der Brennschere zerschlagen. Und ich habe gar nichts bemerkt. Ja, du musst sofort zum Arzt gehen. Sonst wird deine Hand steif und du kannst nie mehr richtig arbeiten. Das ist ein großes Unglück. Schnell steh auf. Geh schnell. Er muss nicht zum Arzt, sondern zum Richter. Er kann vom Barbier der Reiche Schadenersatz verlangen. Meinst du, da ist eine Aussicht? Wenn sie wirklich kaputt ist? Ich glaube... Aber ist sie wirklich kaputt? Wie gesagt, ich glaube, es ist schon ganz dick. Wäre das eine Lebensrente? Du musst allerdings einen Zeugen haben. Aber ihr alle habt es ja gesehen. Ihr alle könnt es bezeugen. Sie selbst haben es doch gesehen. Ich will nichts mit der Polizei zu tun haben. Dann Sie. Ich habe nicht hingesehen. Natürlich haben Sie hingesehen. Ich habe gesehen, dass Sie hingesehen haben. Sie haben nur selbst bei der Barbier zu Mächte gehen. Es handelt sich vielleicht um eine Lebensrente. Ich bin schon zweimal wegen Bettelei aufgeschrieben worden. Mein Zeugnis würde ihm eher schaden. So will keines von euch sagen, was ist? Am hellen Tage wurde ihm die Hand zerbrochen. Ihr habt alle zugeschaut. Und keines will reden. Oh, ihr Unglücklichen. Eurem Bruder wird Gewalt angetan. Und ihr kneift die Augen zu. Der Getroffene schreit laut auf. Und ihr schweigt. Der Gewalttätige geht herum und wählt sein Opfer. Und ihr sagt... Uns verschont er, denn wir zeigen kein Missfallen. Was ist das für eine Stadt? Was seid ihr für Menschen? Wenn in einer Stadt ein Unrecht geschieht, muss ein Aufruhr sein. Und wo kein Aufruhr ist, da ist es besser, dass die Stadt untergeht durch ein Feuer, bevor es Nacht wird. Wang, wenn niemand deinen Zeugen macht, der dabei war, dann will ich deinen Zeugen machen und sagen, dass ich es gesehen habe. Das wird mein Eid sein. Vielleicht ist doch das Gelenk gebrochen. Ich laufe besser gleich zum Richter. Sind Sie Fräulein Schente? Ja. Ich bin Suns Mutter, Frau Yang. Denken Sie, er hat jetzt die Aussicht, eine Fliegerstelle zu bekommen. Heute Morgen, eben vorhin, ist ein Brief gekommen aus Peking von einem Hangarverwalter beim Postflug. Dass er wieder fliegen kann? Oh, Frau Yang! Aber die Stelle kostet schreckliches Geld. 500 Silberdollar. Das ist viel. Aber am Geld darf so etwas nicht scheitern. Wie dürfen Sie einen hindern, sich nützlich zu machen? Nur für den Laden werde ich zu wenig bekommen. Und die 200 Silberdollar Bargeld hier sind bloß ausgeliehen. Die freilich können Sie gleich mitnehmen. Ich werde meine Tabakvorräte verkaufen und Sie davon zurückzahlen. Ach, Fräulein Schente, das ist Hilfe am rechten Ort. Und Sie nannten ihn schon den Totenflieger hier in der Stadt, weil Sie alle überzeugt waren, dass er so wenig wie ein Toter je wieder fliegen würde. Aber 300 Silberdollar brauchen wir noch für die Fliegerstelle. Wir müssen nachdenken, Frau Yang. Ich kenne jemand, der mir da vielleicht helfen könnte. einen, der schon einmal Rat geschaffen hat. Ich wollte ihn eigentlich nicht mehr rufen, da er zu hart und zu schlau ist. Es müsste wirklich das letzte Mal sein. Aber ein Flieger muss fliegen, das ist klar. Denn der Hoffnungslose soll fliegen, Frau Young. Einer wenigstens soll über all dies Elend. Einer soll über uns alle sich erheben können. In unserem Lande braucht der Nützliche Glück. Nur wenn er starke Helfer findet, kann er sich nützlich erweisen. Die Guten können sich nicht helfen. Und die Götter sind machtlos. Warum haben die Götter nicht Tanks und Kanonen, Schlachtschiffe und Bombenflugzeuge und Minen, zu fällen die Bösen, die Guten zu schonen? Es stünde wohl besser mit uns und mit ihnen. Die Guten können in unserem Lande nicht lang gut bleiben. Wo die Teller leer sind, raufen sich die Esser. Ach, die Gebote der Götter helfen nicht gegen den Mangel. Warum erscheinen die Götter nicht auf unseren Märkten und verteilen lächelnd die Fülle der Waren und gestatten den von Brot und Wein Gestärkten miteinander nun freundlich und gut zu verfahren? Zu einem Mittagessen zu kommen, braucht es der Härte, mit der sonst Reiche gegründet werden. Ohne 12 zu zertreten, hilft keiner einem Elenden. Warum sagen die Götter nicht laut in den oberen Regionen, dass sie den Guten nun einmal die gute Welt schulden? Warum stehen sie den Guten nicht bei mit Tanks und Kanonen und befehlen, gebt Feuer und duldet kein Dulden? Ein Kunde? Ich bin Yang Sun. Ist Chente da? Nein, sie ist nicht da. Aber Sie sind wohl im Bild, wie wir zueinander stehen. Ein leibhaftiger Laden. Ich dachte immer, sie nimmt den Mund etwas voll. Mann, ich werde wieder Flieger. Glauben Sie, wir können noch 300 Silberdollar aus dem Laden herausschlagen? Darf ich fragen, haben Sie die Absicht, ihn auf der Stelle zu verkaufen? Da haben wir denn die 300 wahr? Es war anständig von ihr, dass sie die 200 sofort rausrückte, aber ohne die 300, die noch fehlen, bringen sie mich nicht weiter. Darf ich wissen, wozu die 500 Silberdollar dienen würden? Sicher, sicher. Ich sehe, es soll mir auf den Zahn gefühlt werden. Der Hangarverwalter in Peking, ein Freund von mir, kann mir die Stelle verschaffen, wenn ich ihm 500 Silberdollar ausspucke. Ist die Summe nicht außergewöhnlich hoch? Nein. Er muss eine Nachlässigkeit bei einem Flieger entdecken, der eine große Familie hat und deshalb sehr pflichteifrig ist. Sie verstehen. Das ist übrigens im Vertrauen gesagt. Und Shen Te braucht nichts zu wissen. Nur eines? Wird der Hangarverwalter dann nicht im nächsten Monat Sie verkaufen? Nicht mich. Oh, bei mir wird es keine Nachlässigkeit geben. Ich bin lange genug ohne Stelle gewesen. Der hungrige Hund zieht den Karren schneller nach Hause. Ich nehme an, dass Sie die Absicht haben, Chente zu heiraten. Dazu wäre ich bereit. Gestatten Sie mir die Frage, ob die Fliegerei ein Geschäft ist? Herr, Ich bekomme 250 Silberdollar im Monat. Sehen Sie selber den Brief. Hier ist die Briefmarke und der Stempel Peking. 250 Silberdollar. Das ist viel. Na, meinen Sie, ich fliege umsonst? Die Stelle ist anscheinend gut, Herr Yang-Sun. Meine Cousine hat mich beauftragt, Ihnen zu dieser Stelle als Flieger zu verhelfen, die Ihnen alles bedeutet. Vom Standpunkt meiner Cousine aus sehe ich keinen triftigen Einwand dagegen, dass sie dem Zug ihres Herzens folgt. Da kommt die Hausbesitzerin, die ich wegen des Verkaufs zum Rat fragen will. Guten Tag, Herr Schuita. Frau Mitsü, es sind Umstände eingetreten, die es zweifelhaft gemacht haben, ob meine Cousine den Laden weiterführen wird. Sie gedenkt zu heiraten. Und ihr zukünftiger Mann, Herr Yang-Sun, guten Tag, nimmt sie mit sich nach Peking, wo sie eine neue Existenz gründen wollen. Wenn ich für meinen Tabak genug bekomme, verkaufe ich. Wie viel brauchen Sie denn? 300 auf den Tisch. Nein, 500. Vielleicht kann ich Ihnen unter die Arme greifen. Was hat Ihr Tabak gekostet? Meine Cousine hat einmal 1000 Silberdollar dafür bezahlt und es ist sehr wenig verkauft worden. 1000 Silberdollar. Sie ist natürlich hereingelegt worden. Ich will Ihnen etwas sagen. Ich zahle 300 Silberdollar für den ganzen Laden, wenn Sie übermorgen ausziehen. Das tun wir. Es ist zu wenig. Es ist genug. Ich muss wenigstens 500 haben. Wozu? Gestatten Sie, dass ich mit dem Verlobten meiner Cousine etwas bespreche? Der ganze Tabak hier ist verpfändet an zwei alte Leute für die 200 Silberdollar, die Ihnen gestern ausgehändigt wurden. Ist etwas Schriftliches darüber vorhanden? Nein. Wir machen es mit den 300. Aber ich müsste noch wissen, ob der Laden schuldenfrei ist. Antworten Sie. Der Laden ist schuldenfrei. Wann werden die 300 zu bekommen? Übermorgen. Und Sie können es sich ja noch überlegen. Wir machen das Geschäft. Das Geld für die Reise zu zweit und die erste Zeit haben Sie. Kipp nicht aus den Schuhen. Ich komme schon nach Peking. Aber für zwei Leute kann es nicht so billig sein. Zwei Leute? Das Mädchen lasse ich doch hier. Sie wäre mir in der ersten Zeit einen Klotz am Bein. Ich verstehe. Man muss sich nach der Decke strecken. Ich wollte, Sie händigen mir die 200 Silberdollar wieder aus, Herr Yang-Sun. Und ließen Sie hier, bis Sie imstand sind, mir zwei Billets nach Peking zu zeigen. Lieber Schwager, ich wollte, du mischtest dich nicht hinein. Fräulein Chente! Überlassen Sie das Mädchen ruhig mir. Sie scheinen zu vergessen, dass sie ein Mensch ist und eine Vernunft hat. Was gewisse Leute von ihren weiblichen Verwandten und der Wirkung vernünftigen Zuredens denken, hat mich immer gewundert. Haben Sie schon einmal von der Macht der Liebe oder dem Kitzel des Fleisches gehört? Sie wollen an Ihre Vernunft appellieren? Sie hat keine Vernunft. Dagegen ist sie zeitlebens misshandelt worden. Armes Tier. Wenn ich ihr die Hand auf die Schulter lege und ihr sage, du gehst mit mir, hört sie Glocken und kennt ihre Mutter nicht mehr. Herr Yang-Sun! Herr, wie Sie auch heißen mögen. Meine Cousine ist Ihnen ergeben, weil... Weil, wollen wir sagen, weil ich die Hand am Busen habe. Bei der Heirat bleibt. Und da bringt sie die 300. Oder du bringst sie. Oder sie. Oder du. Keine angenehme Erscheinung. Und die ganze gelbe Gasse weiß, dass er das Mädchen vollständig in der Hand hat. Der Laden ist weg. Er liebt nicht. Das ist der Ruin. Ich bin verloren. Der Laden ist weg. Der Laden ist weg. Shin, Sie sind am Rinnstein aufgewachsen. Und so bin ich es. Sind wir leichtfertig? Nein. Lassen wir es an der nötigen Brutalität fehlen? Nein. Die Zeiten sind furchtbar. Diese Stadt ist eine Hölle. Aber wir krallen uns an der glatten Mauer hoch. Dann ereilt einen von uns das Unglück. Er liebt. Er liebt. Das genügt. Er ist verloren. Eine Schwäche. Und man ist abserviert. Wie soll man sich von allen Schwächen freimachen? Vor allem von der tödlichsten der Liebe. Sie ist ganz unmöglich. Sie ist zu teuer. Freilich. Sagen Sie selbst, kann man leben? Immer auf der Hut. Was ist das für eine Welt? Ich denke, ich hole lieber gleich den Barbier. Herr Shufu! Herr Shufu! Sie müssen mit dem Barbier reden. Das ist ein Ehrenmann. Herr Shufu! Herr Shufu! Der Barbier, das ist der Richtige für Ihre Cousine. Lieber Herr, vom Hörensagen weiß ich, dass Sie für meine Cousine einiges Interesse angedeutet haben, lassen Sie mich alle Gebote der Schicklichkeit, die Zurückhaltung fordern, beiseite setzen. Denn das Fräulein ist im Augenblick in größter Gefahr. Oh. Noch vor wenigen Stunden im Besitz eines eigenen Ladens ist meine Cousine jetzt wenig mehr als eine Bettlerin, Herr Schufu. Dieser Laden ist ruiniert. Herr Schuita, der Zauber Fräulein Chintés besteht kaum in der Güte ihres Ladens, sondern in der Güte ihres Herzens. Der Name, den dieses Viertel dem Fräulein verlieh, sagt alles. Der Engel der Vorstädte. Lieber Herr, diese Güte hat meine Cousine an einem einzigen Tage 200 Silberdollar gekostet. Da muss ein Riegel vorgeschoben werden. Gestatten Sie, dass ich eine abweichende Meinung äußere. Dieser Güte muss der Riegel erst recht eigentlich geöffnet werden. Es ist die Natur des Fräuleins, Gutes zu tun. Was bedeutet da die Speisung von 4 Menschen, die ich sie jeden Morgen mit Rührung vornehmen sehe? Warum darf sie nicht 400 speisen? Ich höre, sie zerbricht sich zum Beispiel den Kopf, wie ein paar Obdachlose unterbringen. Meine Häuser hinter dem Viehhof stehen leer. Sie sind zu ihrer Verfügung und so weiter und so weiter. Herr Schuita, dürfte ich hoffen, dass solche Ideen, die mir in den letzten Tagen gekommen sind, bei Fräulein Chinté Gehör finden könnten? Herr Schufu, sie wird so hohe Gedanken mit Bewunderung anhören. Ist Fräulein Chinté hier? Nein. Ich bin Wang, der Wasserverkäufer. Sie sind wohl Herr Schuita. Ganz richtig. Guten Tag, Wang. Ich bin befreundet mit Chinté. Ich weiß, dass Sie einer Ihrer ältesten Freunde sind. Sehen Sie, Herr Polizist. Es wird sich alles aufklären. Ich komme wegen meiner Hand. Ja, kaputt ist sie. Das ist nicht zu leugnen. Ich sehe, Sie brauchen eine Schlinge für den Arm. Bitte. Aber das ist doch der neue Schal. Sie braucht ihn nicht mehr. Aber sie hat ihn gekauft, um jemand Bestimmtem zu gefallen. Das ist nicht mehr nötig, wie es sich herausgestellt hat. Ihre Cousine soll gesehen haben, wie der Barbier Choufou mit der Brennschere nach dem Wasserverkäufer geschlagen hat. Wissen Sie davon? Ich weiß nur, dass meine Cousine selbst nicht zur Stelle war, als der kleine Vorfall sich abspielte. Das ist ein Missverständnis. Lassen Sie Chinté erst da sein und alles klärt sich auf. Chinté wird alles bezeugen. Wo ist sie? Herr Wang, Sie nennen sich einen Freund meiner Cousine? Ja. Meine Cousine hat eben jetzt sehr große Sorgen. Ich bin überzeugt. Sie werde nicht verlangen, dass sie sich vollends um alles bringt, indem sie in ihrem Fall anderes als die Wahrheit sagt. Aber ich bin auf Ihren Rat zum Richter gegangen. Herr Wang, es ist eines meiner Prinzipien, mich nicht in einen Streit zwischen meinen Freunden zu mischen. Sehr verbunden. Ich verstehe. Wenn Herr Schufu nicht Gnade vor Recht ergehen lässt, kannst du noch wegen Eheabschneidung ins Kittchen kommen. Ab jetzt! Ich bitte, den Vorgang zu entschuldigen. Er ist entschuldigt. Und die Sache mit diesem bestimmten Jemand ist wirklich vorüber? Ganz aus? Ganz. Er ist durchschaut. Freilich, es wird Zeit nehmen, bis alles verwunden ist. Man wird vorsichtig sein, behutsam. Da sind frische Wunden. Sie wird aufs Land reisen. Einige Wochen. Sie wird jedoch froh sein, zuvor alles besprechen zu können mit jemand, dem sie vertrauen kann. Bei einem kleinen Abendessen in einem kleinen, aber guten Restaurant. In diskreter Weise. Ich beeile mich, meine Cousine zu verständigen. Sie wird sich vernünftig zeigen. Gedulden Sie sich ein paar Minuten. Kann man gratulieren? Man kann. Frau Schinn, richten Sie heute noch Fräulein Chintés Schützlingen von mir aus, dass ich Ihnen in meinen Häusern hinter dem Viehhof Unterkunft gewähre. Wie finden Sie mich, meine Damen und Herren? Kann man mehr tun? Kann man selbstloser sein, feinfühliger, weitblickender? Ein kleines Abendessen. Was denkt man sich doch dabei hin, gemeinen Ordinäres und Plumpes? Und nichts davon wird geschehen. Nichts. Keine Berührung, nicht einmal eine scheinbar zufällige beim Reichen des Salznäpfchens. Nur ein Austausch von Ideen wird stattfinden. Zwei Seelen werden sich finden über den Blumen des Tisches. Weißen Chrysanthemen übrigens. Nein, hier wird nicht eine unglückliche Lage ausgenutzt. Hier wird kein Vorteil aus einer Enttäuschung gezogen. Verständnis und Hilfe wird geboten, aber beinahe lautlos. Nur mit einem Blick wird das vielleicht anerkannt werden. Einen Blick, der auch mehr bedeuten kann. So ist alles nach Wunsch gegangen, Herr Schufu. Oh, ganz nach Wunsch. Es wird vermutlich Veränderungen in dieser Gegend geben. Ein gewisses Subjekt hat den Laufpass bekommen. Was wissen Sie von diesem Yangsun? Er ist der schmutzigste, faulste... Er ist nichts. Es gibt ihn nicht. Er ist nicht vorhanden, Shin. Was geht hier vor? Fräulein Chente hat im Nebenzimmer eine wichtige Besprechung mit Herrn Schuita, die nicht unterbrochen werden darf. Was ist hier? Ich habe Sie gar nicht hineingehen sehen. Was ist das für eine Besprechung? Da muss ich teilnehmen. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass Fräulein Chente und ich vor der Bekanntgabe unserer Verlobung stehen. Was? Das setzt Sie in Erstaunen, wie? Entschuldigen Sie, liebe Chente, vielleicht erklären Sie. Ja, was ist da los, Chente? Bist du verrückt geworden? Sun, mein Vetter und Herr Schufu sind übereingekommen, dass ich Herrn Schufus Ideen anhöre, wie man den Leuten in diesem Viertel helfen könnte. Mein Vetter ist gegen unsere Beziehung. Und du bist einverstanden? Ja. Haben sie dir gesagt, ich bin ein schlechter Mensch? Denn das bin ich vielleicht, Chente. Und das ist es, warum ich dich brauche. Ich bin ein niedriger Mensch, ohne Kapital, ohne Manieren. Aber ich wehre mich. Sie treiben dich in dein Unglück, Chente. Sag selber, ob du ohne mich nicht mit ihm weggegangen wärst. Ja. Mit einem Mann, den du nicht liebst. Ja. Hast du alles vergessen? Wie es regnete? Nein. Wie du mich vom Ast geschnitten? Wie du mir ein Glas Wasser gekauft? Wie du mir das Geld versprochen hast, dass ich wieder fliegen kann? Was willst du? Dass du mit mir weggehst. Herr Schufu, verzeihen Sie mir. Ich will mit Sun weggehen. Wir sind Liebesleute. Wissen Sie? Wo hast du den Ladenschlüssel? Komm. Komm, Chente. Aber das ist ja eine Vergewaltigung. Herr Schuita! Sag ihm, er soll hier nicht herumbrüllen. Bitte rufen Sie meinen Vetter nicht, Herr Schufu. Er ist nicht einig mit mir. Ich weiß es. Aber er hat nicht recht. Ich fühle es. Ich will mit dem gehen, den ich liebe. Ich will nicht ausrechnen, was es kostet. Ich will nicht nachdenken, ob es gut ist. Ich will nicht wissen, ob er mich liebt. Ich will mit ihm gehen, den ich liebe. So ist es. Ich habe ein schreckliches Erlebnis gehabt. Als ich aus der Tür trat, auf dem Weg zur Hochzeit, stand die alte Frau des Teppichhändlers auf der Straße und erzählte mir zitternd, dass ihr Mann vor Aufregung und Sorge um das Geld, das sie mir geliehen haben, krank geworden ist. Sie hielt es für das Beste, wenn ich ihr das Geld jetzt auf jeden Fall zurückgebe. Ich versprach es natürlich. In einem Aufruhr der Gefühle hatte ich mich Yong Sun wieder in die Arme geworfen. Ich konnte seine Stimme und seinen Liebkosungen nicht widerstehen. Das Böse, was er Shuita gesagt hatte, hatte Chente nicht belehren können. In seine Arme sinkend dachte ich noch, die Götter haben auch gewollt, dass ich zu mir gut bin. Sun ist nicht schlecht und er liebt mich. Solange ich um ihn bin, wird er nichts Schlechtes tun. Wenn ich ihm sage, dass die beiden Alten ihre Steuern nicht bezahlen können, wird er alles verstehen. Lieber wird er in die Zementfabrik gehen, als sein Fliegen einer Untat verdanken zu wollen. Freilich, das Fliegen ist bei ihm eine große Leidenschaft. Werde ich stark genug sein, das Gute in ihm anzurufen? Jetzt, auf dem Weg zur Hochzeit, schwebe ich zwischen Furcht und Freude. Etwas Unangenehmes, Mama. Sie hat mir eben in aller Unschuld gesagt, dass sie den Laden nicht für mich verkaufen kann. Du kannst sie natürlich nicht heiraten. Ich habe nach ihrem Vetter geschickt. Aber der will sie doch mit dem Barbier verheiraten. Diese Heirat habe ich erledigt. Ihr Vetter wird schnell begreifen, dass der Laden weg ist, wenn ich die 200 nicht mehr rausrücke, weil dann die Gläubiger ihn beschlagnahmen. Dass aber auch die Stelle weg ist, wenn ich die 300 nicht noch bekomme. Ich werde von dem Restaurant nach ihm ausschauen. Geh jetzt zu deiner Braut. Ich habe mich nicht in ihm geirrt. Mit keiner Miene hat er Enttäuschung gezeigt. Trotz des schweren Schlages den für ihn der Verzicht auf das Fliegen bedeuten muss, ist er vollkommen heiter. Ich liebe ihn sehr. Sun, mit der Braut hast du noch nicht angestoßen. Worauf soll es sein? Es soll auf die Zukunft sein. Auf die Zukunft. Wo der Smoking des Bräutigams nicht mehr nur geliehen ist. Aber das Kleid der Braut noch mitunter in den Regen kommt. Auf alles, was wir uns wünschen. Dass es schnell eintrifft. Ich bin entzückt von meinem Sohn. Ich habe ihm immer eingeschärft, dass er jede bekommen kann. Warum? Er ist als Mechaniker ausgebildet und Flieger. Und was sagt er mir jetzt? Ich heirate aus Liebe, Mama, sagt er. Geld ist nicht alles. Es ist eine Liebesheirat. Einmal muss es ja sein, nicht wahr? Ja. Aber es ist schwer für eine Mutter, es ist schwer. Ach ja. Machen Sie es nicht zu kurz, Priester. Wenn Sie sich zu der Zeremonie ebenso viel Zeit nehmen wie zum Aushandeln der Taxe, wird sie würdig sein. Wir müssen allerdings noch ein wenig aufschieben, meine Liebe. Einer der teuersten Gäste ist noch nicht eingetroffen. Entschuldigt bitte. Hier stimmt etwas nicht. Haben Sie etwas anderes erwartet? Ich muss weg, Frau Young. Ich habe noch eine zweite Hochzeit und morgen früh ein Begräbnis. Meinen Sie, es ist mir angenehm, dass alles hinausgeschoben wird? Wir hofften, mit einem Krug Wein auszukommen. Sehen Sie jetzt, wie er zur Neige geht. Ich verstehe nicht, liebe Shanti, warum dein Vetter so lange auf sich warten lässt. Mein Vetter? Aber meine Liebe, er ist es doch, den wir erwarten. Ich bin altmodisch genug zu meinen, dass ein so naher Verwandter der Braut bei der Hochzeit zugegen sein muss. Oh, Son. Es ist wegen der 300 Silberdollar. Du hörst doch, warum es ist. Sie ist altmodisch. Ich nehme da Rücksicht. Wir warten eine kleine Viertelstunde und wenn er da nicht gekommen ist, dann fangen wir an. Sie wissen wohl alle schon, dass mein Sohn eine Stelle als Postflieger bekommt. Ja, ja, ja. Das ist mir sehr angenehm. In diesen Zeiten muss man gut verdienen. Es soll in Peking sein, nicht wahr? Ja, in Peking. Sun, du musst es deiner Mutter sagen, dass aus Peking nichts werden kann. Dein Vetter wird es ihr sagen, wenn er so denkt wie du. Und auch uns, ich denke nicht so. Sun, ich habe den Alten ihr Geld zurückversprochen. Ja, das hast du mir gesagt. Und da du solche Dummheit machst, ist es gut, dass dein Vetter kommt. Trink und überlass das Geschäftliche uns. Wir erledigen das. Aber mein Vetter kann nicht kommen. Was heißt das? Er ist nicht mehr da. Und wie denkst du dir unsere Zukunft? Willst du mir das sagen? Ich dachte, du hast noch die 200 Silberdollar. Wir können sie morgen zurückgeben und den Tabak behalten, der viel mehr wert ist. Und ihn zusammen vor der Zementfabrik verkaufen. Weil wir die Halbjahresmiete ja nicht bezahlen können. Vergiss das schnell, Schwester. Ich soll mich auf die Straße stellen und Tabak verramschen an die Zementarbeiter, ich, Yang Sohn, der Flieger? Lieber bring ich die 200 in einer Nacht durch. Lieber schmeiß ich sie in den Fluss. Und dein Vetter kennt mich. Mein Vetter kann nicht kommen. Und ich dachte, er kann nicht wegbleiben. Wo ich bin, kann er nicht sein. Wie geheimnisvoll. Sun, das musst du wissen, er ist nicht dein Freund. Ich bin es, die dich liebt. Mein Vetter Shuita liebt niemand. Er wird dir die 300 Silberdollar nicht zur Hochzeit bringen. Und warum nicht? Er sagt, du hast nur ein Billett nach Peking gekauft. Tja, das war gestern. Aber sieh her, was ich ihm heute zeigen kann. Die Alte braucht es nicht zu sehen. Das sind zwei Billette nach Peking, für dich und für mich. Meinst du noch, dass dein Vetter gegen die Heirat ist? Nein, die Stelle ist gut. Und meinen Laden habe ich nicht mehr. Deinetwegen habe ich die Möbel verkauft. Sprich nicht weiter. Zeig mir nicht die Billette. Ich spüre eine zu große Furcht. Ich könnte einfach mit dir gehen. Aber Sun, ich kann dir die 300 Silberdollar nicht geben. Denn was soll aus den beiden Alten werden? Und was aus mir? Hä? Von was redest du eigentlich? Bist du meine Frau oder nicht? Sun, bist du sicher, dass der Vetter der Braut kommt? Es könnte beinahe erscheinen, er hat etwas gegen diese Heirat, da er ausbleibt. Wo denkst du hin, Mama? Er und ich sind dein Herz und deine Seele. Ich werde die Tür weit aufmachen, damit er uns sofort findet. Wenn er gelaufen kommt, seinen Freund Sun, den Brautführer, zu machen. Ich warte. Wir alle warten. Dein Vetter hat mehr Vernunft als du. Die Liebe, sagt er weise, gehört zur Existenz. Und was wichtiger ist, er weiß, was es für dich bedeutet. Keinen Laden mehr und auch keine Heirat. Er ist schlecht. Und er will, dass auch ich schlecht sein soll. Hier bin ich, die ihn liebt, und er wartet auf den Vetter. Aber um mich sitzen die Verletzlichen. Die Greisin mit dem kranken Mann, die Armen, die am Morgen vor der Tür auf den Reis warten, und ein unbekannter Mann aus Peking, der um seine Stelle besorgt ist. Und sie alle beschützen mich, indem sie mir alle vertrauen. Der Glaskrug mit dem Wein ist unsere Uhr. Wir sind arme Leute. Und wenn die Gäste den Wein getrunken haben, ist sie abgelaufen wie immer. Psst, er kommt! Befehlen Sie noch einen Krug Wein, Frau Young? Nein, ich denke, wir haben genug. Der Wein macht einen nur warm, nicht? Ist wohl auch teuer. Ich komme immer ins Schwitzen durch das Trinken. Dürfte ich dann um die Begleichung der Rechnung bitten? Ich bitte die Herrschaften, sich noch ein wenig zu gedulden. Der Verwandte muss ja unterwegs sein. Stör die Feier nicht. Ich darf Sie nicht ohne die Begleichung der Rechnung weglassen. Aber man kennt mich doch hier. Eben. Unerhört. Das ist Bedienung heutzutage. Was sagst du dazu, Sohn? Ich empfehle dich. Bleibt alle ruhig sitzen. Der Priester kommt in wenigen Minuten. Lass nur, Mama, lass nur. Meine Herrschaften, nachdem der Priester gegangen ist, können wir sie nicht mehr zurückhalten. Komm, Großvater. Auf die Braut. Das nenne ich eine Blamage. Soll ich auch gehen, Sohn? Nein, du wartest. Ist das nicht deine Hochzeit? Hä? Ich warte noch. Und die Alte wartet auch noch. Meine Damen und Herren, wo bleibt die Konversation? Gefällt's Ihnen hier nicht? Meine Damen und Herren, gefällt's Ihnen nicht? Die Hochzeit ist doch nur ein wenig verschoben, des erwarteten wichtigen Verwandten wegen. Und weil die Braut nicht weiß, was Liebe ist. Meine Damen und Herren, um Sie zu unterhalten, werde ich, der Bräutigam, Ihnen ein Lied vorsingen. Eines Tags, und das hat wohl ein jeder gehört, der in ärmlicher Wiege lag, kommt des armen Weibs Sohn auf einen goldenen Thron, und der Tag heißt Sankt Nimmerleinstag. Am Sankt Nimmerleinstag sitzt er auf einem goldenen Thron. Und das Gras sieht auf den Himmel hinab und den Fluss hinauf rollt der Kies. Und der Mensch ist nur gut, ohne dass er mehr tut, wird die Erde zum Paradies. Am Sankt Nimmerleinstag wird die Erde zum Paradies. Und an diesem Tag werde ich Flieger sein und ein General bist du. Und du, Mann mit zu viel Zeit, kriegst endlich Arbeit. Und du, armes Weib, kriegst du. Am Sankt Nimmerleinstag kriegst armes Weib du Ruh. Er kommt nicht mehr. Ich verstehe nicht, warum Sie nicht mit Messern und Zähnen um Ihren Laden kämpfen. Wie? Ich habe nicht einmal die Miete. Die 200 Silberdollar der alten Leute muss ich heute zurückgeben. Aber da ich sie jemand anderem gegeben habe, muss ich meinen Tabak und Frau Mitzü verkaufen. Also alles hin. Kein Mann, kein Tabak, keine Bleibe. So kommt es, wenn man etwas Besseres sein will als unsereins. Und wovon wollen Sie jetzt leben? Ich weiß nicht. Vielleicht kann ich mit Tabak sortieren ein wenig verdienen. Wie kommt Herrn Schwitters Hose hierher? Er muss nackig von hier weggegangen sein. Er hat noch eine andere. Ich dachte, Sie sagten, er sei für immer weggereist. Warum lässt er da seine Hose zurück? Vielleicht braucht er sie nicht mehr. So soll sie also nicht eingepackt werden? Nein. Sagen Sie nichts, ich weiß alles. Sie haben Ihr Liebesglück geopfert, damit zwei alte Leute, die auf Sie vertrauten, nicht ruiniert sind. Nicht umsonst gibt Ihnen dieses Viertel, dieses Misstrauische und Böswillige, den Namen Engel der Vorstädte. Ihr Herr Verlobter konnte sich nicht zu Ihrer sittlichen Höhe emporarbeiten. Sie haben ihn verlassen. Und jetzt schließen Sie Ihren Laden, diese kleine Insel der Zuflucht für so viele. Ich kann das nicht mit ansehen. Von meiner Ladentür aus habe ich morgen für morgen das Häuflein Elende vor Ihrem Geschäft gesehen. Und Sie selbst, Reis austeilend. Soll das für immer vorbei sein? Soll jetzt das Gute untergehen? Ach, wenn Sie mir gestatten, Ihnen bei Ihrem guten Werk behilflich zu sein. Nein, sagen Sie nichts. Ich will keine Zusicherung, keinerlei Versprechungen, dass Sie meine Hilfe annehmen wollen. Aber hier fertige ich Ihnen einen Blankoscheck aus, den Sie nach Belieben in jeder Höhe ausfüllen können. Und dann gehe ich, still und bescheiden, ohne Gegenforderung, auf den Fußzehen voll Verehrung,

Es fischt im Kehrichteimer. Es hat Hunger. Wir suchen dich übermorgen in den Häusern des Herrn Shufu. Geht jetzt schnell weg. Ja. Ja. Mir ist nicht gut. Wie behandelt ihr euresgleichen? Habt ihr keine Barmherzigkeit mit der Frucht eures Leibes? Kein Mitleid mit euch selber, ihr Unglücklichen? So werde ich wenigstens das meine verteidigen und müsste ich zum Tiger werden. Ja, von Stund an, da ich das gesehen habe, will ich mich scheiden von allen und nicht ruhen, bis ich meinen Sohn gerettet habe. Wenigstens ihn. Was ich gelernt in der Gosse meiner Schule durch Faustschlag und Betrug, jetzt soll es dir dienen, Sohn. Zu dir will ich gut sein. Und Tiger und wildes Tier zu allen anderen, wenn's sein muss. Und es muss sein. Einmal ist es noch nötig. Das letzte Mal, hoffe ich. Der Laden geschlossen. Der Hausrat im Hof. Das ist das Ende. So ist es also wahr, dass Shente wegzieht? Ja, sie wollte sich wegschleichen. Man sollte es nicht erfahren. Sie schämt sich, da sie ruiniert ist. Sie muss ihren Vetter rufen. Er allein kann noch etwas machen. Das ist wahr. Er ist geizig genug. Aber jedenfalls rettet er ihr den Laden und sie gibt ja dann. Da ist ihr Kleiner. Ich kann Ihnen wirklich nicht genug danken. Wir sollen eine Wohnung kriegen. Wo? In den Häusern des Herrn Shufu. Da wirst du dich aber wundern. Feuchte Rattenlöcher mit verfaulten Böden. Der Barbier hat sie nur gegeben, weil ihm seine Seifenvorräte darin verschimmelt sind. Ja. Darf ich fragen, was Sie alle hier wollen? Herr Schuita. Guten Tag, Herr Schuita. Ich wusste nicht, dass Sie zurückgekehrt sind. Sie kennen den Schreiner Lin To. Fräulein Shente hat ihm einen Unterschlupf in den Häusern des Herrn Shufu zugesagt. Die Häuser des Herrn Shufu sind nicht frei. So können wir dort nicht wohnen? Nein, diese Lokalitäten sind zu anderen bestimmt. Soll das heißen, dass auch wir heraus müssen? Ich fürchte. Aber wo sollen wir da alle hin? Wie ich Fräulein Shente, die verreist ist, verstehe, hat sie nicht die Absicht, die Hand von ihnen allen abzuziehen. Jedoch soll alles etwas vernünftiger geregelt werden in Zukunft. Die Speisungen ohne Gegendienst werden aufhören. Gott. Stattdessen wird jedermann die Gelegenheit gegeben werden, sich auf ehrliche Weise wieder emporzuarbeiten. Fräulein Shente hat beschlossen, ihnen allen Arbeit zu geben. Soll das heißen, dass wir jetzt alle für Shente arbeiten sollen? Ja, sie werden Tabak verarbeiten. Im Glas drin liegen drei Ballen mit Ware, holt sie. Vergessen Sie nicht, dass wir selber Ladenbesitzer waren. Wir ziehen vor, für uns selbst zu arbeiten. Wir haben unseren eigenen Tabak. Vielleicht wollt ihr für Shente arbeiten, da ihr keinen eigenen Tabak habt. Ja, komm. Nun, Herr Schulter, wie steht es mit dem Verkauf? Frau Mitsü, ich habe mich entschlossen, nicht zu verkaufen, sondern den Mietskontrakt zu unterzeichnen. Was? Brauchen Sie plötzlich das Geld für den Flieger nicht mehr? Nein. Und haben Sie denn die Miete? Ich habe hier einen Scheck auf 10.000 Silberdollar, ausgestellt von Herrn Shufu, der sich für meine Cousine interessiert. Überzeugen Sie sich, Frau Mitsü. Ihre 200 Silberdollar für die Miete des nächsten Halbjahres werden Sie noch vor 6 Uhr abends in Händen haben. Und nun, Frau Mitsü, erlauben Sie mir, dass ich mit meiner Arbeit fortfahre. Ich bin heute sehr beschäftigt und muss um Entschuldigung bitten. Ach, Herr Shufu tritt in die Fußstapfen des Fliegers. 10.000 Silberdollar. Immerhin, ich bin erstaunt über die Wankelmütigkeit und Oberflächlichkeit der jungen Mädchen von heutzutage, Herr Shuita. Ich weiß nicht, warum ich Ihnen Ihre Säcke schleppen muss. Es genügt, dass ich es weiß. Ihr Sohn hier zeigt einen gesunden Appetit. Er will essen, Herr Linto. Ist mein Schwager hier gewesen? Ja. Eben. Ich kenne doch diese Säcke. Das ist unser Tabak! Besser, Sie sagen das nicht so laut. Das ist mein Tabak. Was Sie daraus ersehen können, dass er in meinem Glas stand. Wenn Sie einen Zweifel haben, können wir aber zur Polizei gehen und Ihren Zweifel beseitigen. Wollen Sie das? Nein. Es scheint, dass Sie doch keinen eigenen Tabak besitzen. Vielleicht ergreifen Sie unter diesen Umständen die rettende Hand, die Fräulein Shente Ihnen reicht. Haben Sie die Güte, mir jetzt den Weg zu den Häusern des Herrn Choufou zu zeigen. Shuita ist ein böser Mensch, aber Shen Te ist gut. Ich weiß nicht. Von der Wäscheleine fehlt eine Hose und der Vetter trägt sie. Das muss etwas bedeuten. Ich möchte wissen, was. Oh. Ist Fräulein Shen Te nicht hier? Verreist. Das ist aber merkwürdig. Ja, sehr merkwürdig. Ja, sie wollte uns etwas bringen. Sie wollte auch mir helfen. Meine Hand wird steif. Sicher kommt sie bald zurück. Der Vetter ist ja immer nur ganz kurz da. Ja, nicht wahr? Ich muss Ihnen berichten, wie mein Sohn Sun durch die Weisheit und Strenge des allgemein geachteten Herrn Shuita aus einem verkommenen Menschen in einen nützlichen verwandelt wurde. Wie das ganze Viertel erfuhr, eröffnete Herr Shuita in der Nähe des Viehhofs eine kleine, aber schnell aufblühende Tabakfabrik. Vor 3 Monaten sah ich mich veranlasst, ihn mit meinem Sohn dort aufzusuchen. Er empfing mich nach kurzer Wartezeit. Womit kann ich Ihnen dienen, Frau Yang? Herr Shuita, ich möchte ein Wort für meinen Sohn bei Ihnen einlegen. Die Polizei war heute Morgen bei uns. Und man hat uns gesagt, dass Sie im Namen von Fräulein Shen Te Anklage wegen Bruch des Heiratsversprechens und der Schleichung von 200 Silberdollar erhoben haben. Ganz richtig, Frau Yang. Herr Shuita, um der Götter willen, können Sie nicht noch einmal Gnade vor Recht ergehen lassen. Das Geld ist weg. In 2 Tagen hat er es durchgebracht, als der Plan mit der Fliegerstelle scheiterte. Ich weiß, er ist ein Lump. Er hat auch meine Möbel schon verkauft gehabt und wollte ohne seine alte Mama nach Peking. Fräulein Shen Te hielt einmal große Stücke auf ihn. Was haben Sie mir zu sagen, Herr Yang Sun? Ich habe das Geld nicht mehr. Frau Yang, der Schwäche wegen, die meine Cousine aus irgendwelchen mir unbegreiflichen Gründen für ihren verkommenen Sohn hatte, bin ich bereit, es noch einmal mit ihm zu versuchen. Sie hat mir gesagt, dass sie sich durch ehrliche Arbeit eine Besserung erwartet. Er kann eine Stelle in meiner Fabrik haben. Nach und nach werden ihm die 200 Silberdollar vom Lohn abgezogen werden. Also Kittchen oder Fabrik? Sie haben die Wahl. Und mit Shen Te kann ich wohl nicht mehr sprechen? Nein. Wo ist mein Arbeitsplatz? Die ersten Wochen waren hart für Sun. Die Arbeit sagte ihm nicht zu. Er hatte wenig Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Erst in der 3. Woche kam ihm ein kleiner Vorfall zu Hilfe. Er und der frühere Schreiner Lin To mussten Tabakballen schleppen. Ich kann kaum mehr. Ich bin nicht mehr jung genug für diese Arbeit. Warum schmeißt du ihm die Ballen nicht einfach hin? Und wovon sollen wir leben? Ich muss doch sogar, um das Notwendigste zu haben, die Kinder einspannen. Wenn das Fräulein Shen Te sehe, sie war gut. Besser, wir machen weiter, um diese Zeit pflegt dazu kommen. Das Kind soll sich auf den Boden setzen. Dann nimmt es weniger Platz weg. Gib den einen Sack her, du Krüppel. Vielen Dank. Ja, wenn sie da wäre, würdest du gleich einen Stein im Brett haben. Wenn sie sehe, dass du einen alten Mann so zur Hand gehst. Ach, ja. Und mit einem Blick sieht natürlich Herr Shuita, was ein guter Arbeiter ist, der keine Arbeit scheut. Und er greift ein. Halt ihr, was ist da los? Warum trägst du nur einen einzigen Sack? Ich bin ein wenig müde heute, Herr Shuita. Und Yang Sun war so freundlich. Und du kehrst um und nimmst 3 Ballen, Freund. Was Yang Sun kann, kannst du auch. Yang Sun hat guten Willen, du hast keinen. Kein Wort natürlich zu Sun. Aber Herr Shuita war im Bilde. Und am nächsten Samstag bei der Lohnauszahlung? Yang Sun, 6 Silberdollar. Entschuldigen Sie, es können nur 5 sein, nur 5 Silberdollar. Sehen Sie bitte, hier stehen fälschlicherweise 6 Arbeitstage. Ich war aber einen Tag abwesend, eines Gerichtstermins wegen. Ich will nichts bekommen, was ich nicht verdiene. Und wenn der Lohn noch so lumpig ist. Also 5 Silberdollar. Ein seltener Fall, Herr Shuita. Wie können hier 6 Tage stehen, wenn es nur 5 waren? Ich muss mich tatsächlich geirrt haben, Herr Shuita. Es wird nicht mehr vorkommen, Sun. Passiert es öfter, dass der Aufseher sich zu Ungunsten der Firma irrt? Er hat Bekannte unter den Arbeitern und wird als einer der ihren angesehen. Ich verstehe. Ein Dienst ist des anderen wert. Wollen Sie eine Gratifikation? Nein. Nein, aber vielleicht darf ich darauf hinweisen, dass ich auch ein intelligenter Mensch bin. Ich habe eine gewisse Bildung genossen, wissen Sie? Der Aufseher meint es sehr gut mit der Belegschaft. Aber er kann ungebildet, wie er ist, nicht verstehen, was die Firma benötigt. Geben Sie mir eine Probezeit von einer Woche, Herr Chouitin, und ich glaube, Ihnen beweisen zu können, dass meine Intelligenz für die Firma mehr wert ist als meine pure Muskelkraft. Das waren kühne Worte. Aber an diesem Abend sagte ich zu meinem Sohn, du bist ein Flieger. Zeig, dass du auch, wo du jetzt bist, in die Höhe kommen kannst. Flieg, mein Falke. Und tatsächlich, was bringen doch Bildung und Intelligenz für große Dinge hervor? Wie will einer ohne sie zu den besseren Leuten gehören? Wahre Wunderwerke verrichtete mein Sohn in der Fabrik des Herrn Schwitta. Das ist keine ehrliche Arbeit hier. Dieser Korb muss fixer wandern. Im Takt das Ganze. Sieben Elefanten hatte Herr Chin. Und da war dann noch der Du kannst Hase. Dich doch auf den Boden setzen, da nimmst du keine Platz Sieben weg. Sieben waren wild und der achte war zahm. Und der achte war's, der sie bewachte. Trat schneller, Herr Chin hat einen reinen Wald. Der muss vor Nacht gerodet sein und Nacht ist es schon bald. Du kannst doch ganz gut auch das Preisen übernehmen. Ja, ja, du doch, du! Sieben Elefanten roden den Wald und Herr Chin ritt hoch auf dem achten. Ihr faulen Hunde, wofür zahlt euch Lohn? Fixer mit dem Korb! Auf der Wacht und sah zu, was sie hinter sich brachten. Grad schneller! Grab schneller! Zum Teufel, setz den Hausbein auf die Seite, Wald. Lass ihn mit den Kindern nur zupfen! Der muss vor Nacht gerodet sein und Nacht ist jetzt schon bald. Jetzt hat sich's ausgefaulenzt hier! Schneller! Sieben Elefanten wollten nicht mehr, hatten satt, dass Bäume erschlachten. Pizza mit dem Korb! Herr Chin war nervös, auf die Sieben war er bös und gab ein Schaffreis dem Achten. Was soll das? Was soll das? Herr Chin hat einen Wein! Wald. Er muss vor Nacht gerodet sein und Nacht ist jetzt schon bald. Die faulen Hunde! Jetzt hat sich's ausgefaulenzt! Schneller! Sieben Elefanten hatten keinen Zahn. Seinen Zahn hatte nur noch der Achte. Und Nummer Acht war vorhanden, schlug die Sieben zu Schanden. Und Herr Chin stand dahinten und lachte. Gab weiter! Gab weiter! Herr Chin hat einen Wald. Wir können Herrn Schwitta wirklich nicht genug danken. Beinahe ohne jedes Zutun, aber mit Strenge und Weisheit hat er alles Gute herausgeholt, was in Sun steckte. Er hat nicht allerhand fantastische Versprechungen gemacht, wie seine so sehr gepriesene Cousine, sondern ihn zu ehrlicher Arbeit gezwungen. Heute ist Sun ein ganz anderer Mensch als vor 3 Monaten. Das werden Sie wohl zugeben. Der Edle ist wie eine Glocke. Schlägt man sie, so tönt sie. Schlägt man sie nicht, so tönt sie nicht, wie die Alten sagten. Es tut mir leid, dass ich nicht sagen kann, wann sie zurückkehrt. Gehen wir. Ja, irgendwann muss sie ja wohl zurückkehren. Sie haben ihr Geld zu spät zurückgekriegt. Jetzt haben sie ihren Laden verloren, weil sie ihre Steuern nicht bezahlen konnten. Warum sind sie nicht zu mir gekommen? Zu Ihnen kommt man nicht gern, Herr Schwitta. Mir schwindelt. Sie sind im 7. Monat. Die Aufregungen sind nichts für Sie. Seien Sie froh, dass Sie mich haben. Ohne jede menschliche Hilfe kann niemand auskommen. Nun, ich werde in Ihrer schweren Stunde an Ihrer Seite stehen, Herr Schwitta. Kann ich darauf zählen, Frau Schwitta? Und ob? Es kostet freilich eine Kleinigkeit. Machen Sie den Kragen auf, da wird Ihnen leichter. Es ist alles nur für das Kind, Frau Schwitta. Alles für das Kind. Ich werde nur zu schnell dick, das muss auffallen. Man schiebt es auf den Wohlstand. Und was soll mit dem Kleinen werden? Ach, das fragen Sie jeden Tag 3-mal. Es wird in Pflege kommen, in die beste, die für Gold zu haben ist. Ja, Und es darf niemals Schwitter sein. Niemals. Immer nur Schentee. Aber die Gerüchte im Viertel, der Wasserverkäufer mit seinen Reedereien. Man belauert den Laden. Solange der Barbier nichts weiß, ist nichts verloren. Hier, trinken Sie einen Schluck Wasser. Ich störe wohl. Auf morgen, Frau Schinn. Ja, ja. Sind Sie krank? Jedenfalls sind Sie nicht auf der Höhe in der letzten Zeit. Sollten auch Sie zarteren Gefühlen zugänglich sein? Komisch. Launen, Unentschlossenheit, das Geschäft leidet darunter. Da ist wieder ein Schrieb von der Polizei. Sie wollen die Fabrik schließen. Sie sagen, Sie können allerhöchstens doppelt so viele Menschen pro Raum zulassen, als gesetzlich erlaubt ist. Sie müssen da endlich etwas tun, Herr Schwitta. Der Barbier stellt unerfüllbare Bedingungen. Die Baracken sind gut genug. Ja, gut genug für das Gesindel, das darin arbeitet, aber nicht gut genug für den Tabak. Er wird feucht. Ich werde noch vor der Sitzung mit der Mitsü über ihre Lokalitäten reden. Wenn wir die haben, können wir unsere Bittförmichs und Wracks an die Luft setzen. Sie sind nicht gut genug. Ich tätschle der Frau Mitsü bei einer Tasse Tee die dicken Knie und die Lokalitäten kosten uns die Hälfte. Das darf nicht geschehen. Das wird nicht geschehen. Ich wünsche, dass Sie sich im Interesse des Ansehens der Firma stets persönlich zurückhaltend und kühl geschäftsmäßig benehmen. Warum sind Sie so gereizt? Sind es die unangenehmen Gerüchte im Viertel? Ich kümmere mich nicht um Gerüchte. Dann muss es wieder der Regen sein. Regen macht Sie immer so reizbar und melancholisch. Herr Schuita, ich frage Sie wieder, wann Shente zurückkehren wird. 6 Monate sind jetzt vergangen, dass er sich auf Reisen begeben hat. Leider habe ich im Augenblick keine Zeit, Herr Wang. Kommen Sie in der nächsten Woche wieder. Es ist auch aufgefallen, dass der Reis, den die Bedürftigen hier immer erhielten, seit einiger Zeit morgens wieder vor der Tür steht. Was schließt man daraus? Dass Shente überhaupt nicht verreist ist. Sondern ich werde Ihnen meine Antwort erteilen, sie ist endgültig. Wenn Sie Shentes Freund sind, Herr Wang, dann fragen Sie möglichst wenig nach Ihrem Verbleiben. Es ist mein Rat. Ein schöner Rat, Herr Schuita. Shente teilte mir vor Ihrem Verschwinden mit, dass sie schwanger sei. Lüge! Was? Herr Schuita, Sie müssen nicht glauben, dass Shentes Freunde je aufhören werden, nach ihr zu fragen. Ein guter Mensch wird nicht leicht vergessen. Es gibt nicht viele. Shente schwanger. Ich bin außer mir. Ich bin hereingelegt worden. Sie muss es sofort ihrem Vetter gesagt haben und dieser Schuft hat sie selbstverständlich gleich weggeschafft. Pack deinen Koffer und verschwind, bevor der Vater des Kindes davon Wind bekommt. Es ist ganz und gar unnatürlich. Unmenschlich ist es. Ich habe einen Sohn. Ein Yang erscheint auf der Bildfläche. Und was geschieht? Das Mädchen verschwindet und man lässt mich hier schuften. Mit einem Posten speist man mich ab. Mit Prokura, Verbrecher, Räuber, Kindesentführer. Und das Mädchen ist praktisch ohne Beschützer. War da nicht ein Schluchzen? Wer ist das? Es hat aufgehört. Was war das für ein Schluchzen im Gelass? Dieser ausgekochte Hund Shuita schluchzt doch nicht. Wer schluchzt also? Und was bedeutet es, dass der Reis immer noch morgens vor der Tür stehen soll? Ist das Mädchen doch da? Versteckt er sie nur? Wer sonst soll darin schluchzen? Das wäre ein gefundenes Fressen. Ich muss sie unbedingt auftreiben, wenn sie schwanger ist. Also, wo ist sie? Einen Augenblick, es ist 9 Uhr, aber man hört nichts heute. Der Regen ist zu stark. Was wollen Sie denn hören? Das Postflugzeug. Machen Sie keine Witze. Ich habe mir einmal sagen lassen, Sie wollten fliegen. Haben Sie dieses Interesse verloren? Ich beklage mich nicht über meine jetzige Stellung, wenn Sie das meinen. Ich habe keine Vorliebe für Nachtdienst, wissen Sie? Postfliegen ist Nachtdienst. Die Firma ist mir sozusagen ans Herz gewachsen. Es ist immerhin die Firma meiner einstigen Zukünftigen, wenn sie auch verreist ist. Sie ist doch verreist, nicht? Warum fragen Sie das? Vielleicht, weil mich Ihre Angelegenheiten immer noch nicht kalt lassen. Das könnte meine Cousine interessieren. Ihre Angelegenheiten beschäftigen mich jedenfalls genug, dass ich nicht meine Augen zudrücke, wenn sie zum Beispiel ihrer Bewegungsfreiheit beraubt würde. Durch wen? Durch Sie. Was würden Sie in einem solchen Falle tun? Ich würde vielleicht zunächst meine Stellung in der Firma neu diskutieren. Ach so. Und wenn die Firma, das heißt ich, Ihnen eine entsprechende Stellung einräumte,